Die nationalsozialistische Bewegung ist, wie gesagt, als Minderheit entstanden und sie hat auch die Absicht, eine Minderheit zu bleiben. Man hält mir nun vielfach bei der Erörterung dieser Gedankengänge entgegen, dass wir doch der Meinung wären, man müsse eine Volksgemeinschaft bilden und dass es deshalb unbillig sei, den oder jenen aus der Volksgemeinschaft der nationalsozialistischen Bewegung auszuschließen. Dieser Einwand ist falsch. Er ist deshalb falsch, weil er historisch nicht durchdacht ist. Selbstverständlich wollen wir eine Volksgemeinschaft. Und selbstverständlich wollen wir, dass jeder deutsche Mann und jede deutsche Frau innerlich zu uns, zu unserer Idee und zu unserem politischen Handeln ein positives Verhältnis gewinnt. Etwas anderes aber ist es, wäre nun diese Politik betreibend, wer sie verantwortet, wer sie aktiviert, und wer sie am Ende auch zur Geschichte erhebt. Und da bin ich nun der Meinung, in dem Augenblick, in dem die breite Masse an sich unmittelbaren Einfluss auf die politische Gestaltung nimmt, in dem Augenblick legt sich auf die politische Gestaltung auch das Bleigewicht der Masse. Es wird dann niemals zu einem großen und entscheidenden Entschluss kommen, denn Entschlüsse werden immer nur von einzelnen Männern gefasst. Und diese einzelnen Männer tun dann gut daran, sich eine zielbewusste, zielklare und auch handlungsfähige und manövrierfähige Minderheit zu verschaffen, die entschlossen ist, ihnen bei ihren schweren und verantwortungsvollen Entschlüssen immer, auch wenn sie nicht verstehen, die notwendige Rückendeckung zu geben.